Wir blicken wohl auf das ereignisreichste Wochenende des Jahres. Je 30 Männer und Frauen wollen sich in der größten Battle Royale des Jahres seinen oder ihren Platz für das Main Event von WrestleMania AW, Moment, reguläre Weeklies, Pay-Per-Views noch 6 Wochen weit weg. All Elite Wrestling wird wieder ein wenig mehr Schwarz-Gold. Wenn jetzt noch Johnny Gargano kommt, haben sie wirklich mehr Triple H-Guys als das WWE-Main-Roster. Konosuke Takeshita zeigt sich Kyle Fletcher aufgrund der Vergebung von Kazuchika Okada so, als wäre er wegen Unterkühlung beim Arzt. Er zeigt ihm die kalte Schulter. Die Toxic Spider wird von Chris Deadlander wie ein Insekt zerquetscht. Kenny Omega bringt sich in Position. Swerve Strickland schafft das nicht und der Hangman ist auch irgendwie dabei. MJF bringt in der Promo gegen Brody King mehr böse Worte ein als die C-Promis im Dschungelcamp. Und wir fressen hier zwar keine Känguruhoden, aber das Niveau ist trotzdem wahrscheinlich nicht viel höher. Denn wir starten jetzt mit der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Ihr habt es wahrscheinlich im Intro schon gehört, All Elite Wrestling bringt sich weiterhin in Stellung für den nächsten Pay-Per-View, sodass sich die Ereignisse in den Weeklies nicht gerade überschlagen. Dementsprechend hoffe ich und denke ich, dass wir die vergangenen 2 Wochen von AEW, letzte Woche sind wir ja leider ausgefallen, in eine Stunde gequetscht bekommen. Und das mache ich heute ein wenig früher als vor 2 Wochen mit unserem David. Hallo, wie geht's dir? Ja, soweit so gut. Das stimmt, andere Uhrzeit als letztes Mal. Ich hoffe, trotz deiner Ankündigung ein bisschen Niveau hier reinbringen zu können. Auch wenn du alles dafür getan hast, das schon mal unter die Türmatte zu kehren. Dankeschön. Gerne. Vollständigkeitshalber, wir wissen nicht genau, wann der Podcast rauskommt. Es ist jetzt gerade Sonntagmorgen oder Vormittag. Ich weiß nicht, was 11:30 für eine Tageszeit ist. Das ist Samstag. Letzte Woche waren wir ja. Ach, heute ist Samstag, stimmt. Entschuldigung. letzte Woche waren wir ja abends 12:00 noch unterwegs. Deswegen heute ein wenig wacher und klarer im Kopf, auch wenn ich gerade schon bewiesen habe, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Okay, Fahrplan für heute. Wie gesagt, Dynamite haben wir letzte Woche nicht besprochen. Und auch wenn das an sich eine vor allem wrestlingtechnisch wirklich gute Ausgabe war, ist da jetzt relativ wenig passiert, worüber wir jetzt dezidiert sprechen können. Und ich glaube, keiner hat auf diesen Podcast geklickt, dass wir dann über 7 Matches sagen, ja, die waren gut, sondern blicken ein wenig mehr auf Dynamite vom vergangenen Mittwoch, wo schon relativ viel passiert ist. Und wir haben gerade eine Minute ungefähr vor Aufnahme darüber gesprochen. Wir beide waren sehr zufrieden bis glücklich mit der Mittwochausgabe. Dementsprechend starten wir jetzt mit Dynamite, bringen noch alles Mögliche aus den 2 Wochen davor dann noch irgendwie rein, wenn es sich anbietet. Aber das ist zumindest damit, womit wir uns heute grob beschäftigen. Dynamite hat nämlich angefangen mit Kenny Omega, der ein höchst spannendes Match gegen Rocky Romero hatte, was entgegen sonstiger AEW-Gesetze schon nach etwa 3,5 Minuten durch war. Ich glaube, über das Match lässt sich nicht viel sagen, dafür ging es nicht lang genug. Dementsprechend war auch das wichtiger, was danach passiert ist. Da kam nämlich erstmal Tony Schiavone noch mit in den Ring. Dann wurde nochmal erklärt, dass bei Grand Slam Australia in etwa 2 Wochen, wenn ich das gerade richtig notiert habe, ist ein Number One Contender Match geben wird. Der Gewinner davon wird dann bei Revolution gegen MJF um dessen World Title antreten. Einerseits Kenny Omega wird in diesem Number One Contender Match drin sein und Andrade gegen Swerve Strickland wird dann, also das Main Event von der vergangenen Dynamite-Ausgabe, wird dann den anderen Platz für die Australien-Show dann einnehmen. Omega hat dann noch kurz ein bisschen das Match gehypt und betont, dass er neuer World Champion wird. Gerade Frage an dich, soll ich gerade noch das gesamte Segment in einem reinbringen oder hast du dazu jetzt schon was zu sagen. Nö, also du kannst gleich kurz das Match. Ich wollte nur trotzdem mal, Rocky Romero ist natürlich ein Name, der immer unter dem Radar läuft, aber sellen kann der Mann, also der hat Kenny Omega auch in über 3,5 Minuten fantastisch aussehen lassen. Nicht, dass Kenny Omega das unbedingt nötig hat, aber das Selling von Romero hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das nur als kurze Anmerkung. Ansonsten mach gerne weiter. Okay, dann kam nämlich auch unser Hangman dazu. Die beiden haben natürlich auch eine gewisse Vergangenheit miteinander. Hangman hat natürlich dann betont, dass Omega nicht der nächste World Champion wird, Andrade und Swerve auch nicht, sondern er selbst. Hat dann nochmal betont, dass er halt dann, wie gesagt, bald neuer World Champion wird. Dann kam aber auch noch Swerve Strickland dazu. Da haben wir wieder unser von mir vor 2 Wochen benanntes Triangle of Greatness, also unsere 3 Hauptcontender, auch wenn ich jetzt gerade Andrade unter den Tisch habe fallen lassen. Don Callis kam auch noch dazu. Also im Grunde genommen ist hier einfach sehr, sehr viel passiert, um halt diese ganze World-Title-Konstellation irgendwie zu promoten. Wie gesagt, das war generell der rote Faden von Dynamite und auch in den nächsten 1-2 Wochen wird das weiter thematisiert werden. Wie das Main-Event ausgegangen ist, kommen wir gleich noch dazu. Damit wäre aber zumindest mal dieses ganze Anfangssegment, was, glaube ich, dann am Ende gefühlt 20 Minuten der Show mindestens eingenommen hat, glaube ich, abgehakt. Jetzt spiele ich wieder den Ball zu dir rüber, weil ich mir schon wieder den Mund fusselig geredet habe. wie hast du es wahrgenommen? Wie wirst du die nächsten 2 Wochen sehen und wen haben wir dann bei Revolution als Kontrahenten? Ja, also wir haben ja bei... da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu. Wir haben ja in Australien auch noch ein... ist das nächste Woche Mittwoch? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Wir haben ja auch noch ein Eliminator-Match, wo ich mir vorstellen könnte, dass das eventuell sogar noch ein Übergangsgegner wird. Aber klar, MJF wird als Champion zu Revolution gehen. Und wenn wir jetzt über eine gewisse Heel gegen Face-Dynamik sprechen, glaube ich, dass es Kenny Omega wird. Andersrum fände ich es merkwürdig, weil ich nicht glaube, dass MJF den Titel so schnell abgibt und ich nicht weiß, ob man Omega dort schon wieder eine Niederlage geben möchte. Deswegen könnte ich mir auch seinen Kontrahenten vorstellen. finde ich tatsächlich schwer vorherzusagen. Also ich finde, das World Title Picture macht derzeit sehr viel Spaß. Ich fand es nur von Tony Schiavone sehr merkwürdig, dass er im Ring steht und sagt, ja, wir haben jetzt 4 Männer irgendwie an der Spitze auf der Jagd. Hangman Page, Swerve Strickland, Kenny Omega und Andrade El Idolo. Und wenn man halt jetzt mal in K-Fape draufschaut, was Andrade El Idolo gemacht hat, war es eine Rückkehr. Dann kam die Klausel von WWE, ist ein halbes Jahr nicht aufgetreten, ist jetzt wieder da und ist jetzt gleich genannt mit den anderen 3. Das fand ich einfach so rein erzähltechnisch ein bisschen merkwürdig. Weil wenn man jetzt von Omega irgendwie verlangt, dass er sich den Weg an die Spitze erkämpfen muss, könnte man die gleiche Schablone ja auch für Andrade anlegen. Gut, er hatte jetzt ein Main-Event gegen Swerve Strickland, klar, aber ja, hat mich ein bisschen gestört, irgendwie den Namen da einfach so reingeworfen zu haben. Aber, wie gesagt, wir haben auch noch ein richtig tolles Endsegment in der Show gehabt, was sie gerade um den Men's World Title machen, gefällt mir sehr gut. Ja, aber also eine wichtige Sache vergisst du ja gerade in deiner Aufzählung, dass Andrade ja seit seiner Rückkehr noch ungeschlagen ist. Ja klar, weil er wieder... Ja, nee, er hat aber Collision nicht gut geschaut. Der hatte nämlich schon ein klasse 4-Minuten-Match gegen Angelico und hat danach in der Woche noch gegen Magnus in 11 Minuten gewonnen. Also, wenn du so lange ungeschlagen bist, dann gehörst du ja doch zu den Top-Guys. Naja, und er hat ja auch einen Titel gewonnen irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr, was das für, ne? Lockout in Puerto Rico oder so. Ja, der hat aber auch noch in Mexiko irgendeinen Titel gewonnen. Auch? Also ich glaub, ja, gut, okay. Nee, wenn man dann so... Ja, siehst du, er ist Doppelchampion. Ist ja praktisch männlicher Mercedes Monet. Ja, ich hab's gerade gesehen. Hat schon, ja, mit dem Schicklin-Match jetzt schon 3 Betten. Ja, das... Nee, dann nehme ich alles zurück. Dann gehört der Mann wie 48 andere Leute des Rosters absolut ins Main-Event-Picture. Ja, aber grundsätzlich würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also wir können ja gerade, ich meine, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, wir können es jetzt auch einfach mit dazu nehmen. Main Event war halt dann, wie gesagt, Andrade gegen Swerve. Der Gewinner ist halt dann gegen Kenny Omega. Das Match hat dann Andrade gewonnen, halt, wo halt aber hauptsächlich ein Low Blow auch vorausgegangen ist. Also es war halt natürlich nicht ganz clean, trotzdem hat Andrade gewonnen. Genau, deswegen bin ich auch bei dir. Andrade gegen Kenny in Australien, ne? Bin ich auch ganz bei dir, war wirklich ein starker Main-Event, generell, wie eben schon gesagt, eine sehr gute Show. Das heißt, wir haben jetzt ja erstmal den nächsten beziehungsweise Brody King noch mit reinnehmen, dann vielleicht den übernächsten Gegner von MJF in Form von entweder Kenny Omega oder Andrade. Ich bin an sich ganz bei dir. Aus reiner Booking-Sicht ergibt ein Face natürlich mehr Sinn. Mhm. Und MJF gegen Kenny Omega ist natürlich auch ein Match, was es auf jeden Fall wert ist, als Main-Event von einem Pay-Per-View, also der erste Pay-Per-View nach etwa 3 Monaten, dann auch wirklich das ganze Ding zu headline. Ja. Ich würde trotzdem so oder so sagen, MJF gewinnt bei Revolution, ganz egal, wer der Gegner wird. Was man ja oft gelesen hat, ist ja, dass Kenny Omega wirklich einen großen Fokus ja schon seit Jahren drauf legt, immer den Gegner hauptsächlich overzubringen. Teilweise so sehr, dass Tony Khan da schon einschreiten muss, dass Kenny Omega auch hin und wieder mal Matches gewinnt. Aber ich glaube trotzdem, dass Kenny Omega, selbst wenn er gegen Andrade gewinnt, und davon würde ich sogar auch ausgehen, gegen MJF dann bei Revolution verlieren wird, weil nachdem wir jetzt viele Titelwechsel relativ schnell hatten, glaube ich, dass MJF halt erstmal den Titel den ein oder anderen Monat, mal zumindest bis in den Sommer rein, halten wird. Trotzdem, wir reden natürlich jetzt über ein Pay-Per-View, der in 1,5 Monaten erst ansteht, und deswegen wäre es natürlich jetzt ein bisschen früh, hier schon über Langzeitbooking zu sprechen. Ja. Ich fände es aber seltsam, wenn wir Heel gegen Heel, MJF gegen Andrade als Revolution Main Event bekommen würden. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, spannender wäre es eigentlich auch, wenn wir Omega reinstellen, weil dann habe ich zumindest, würde ich zumindest denken, es gibt eine kleine Chance, dass der Titel wechselt. Ich glaube, bei Andrade ist relativ klar, dass sie den Titel nicht von Heel zu Heel nach so kurzer Zeit wechseln lassen. So Omega könnte man sich theoretisch immer vorstellen, dass er den Titel holt. Also es wäre allein von der Kayfabe-Spannung her auch als, ne, wenn du das als großen Main-Event hast, irgendwie das bessere Match. Also ich würde auch 100 Euro auf die Wette gehen, dass wir generell Andrade niemals als World Champion von AEW sehen werden. Mhm. Ich glaube, das würde das für mich zumindest dann nochmal sehr viel stärker auch unterstreichen. Ja, vor allem, wenn wir drauf zurückkommen, müssen wir ja genau nicht, also wir sagen jetzt so, boah, Andrade ist jetzt hier Main Event Picture. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist der in der Don Callis Family der viertgrößte. So, warum, weißt du, also wir haben Okada, Takeshita und Fletcher, die meines Erachtens mindestens die drei allein in der Don Callis Family vor Andrade stehen. So, warum wird dieser Name da jetzt so genannt? Also, ja, verstehe ich nicht unbedingt. Wobei man sagen muss, wenn du der viertgrößte von der Don Callis Family bist, dann bist du immer noch in den obersten 10%. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, gut. Ja, und Entschuldigung. Und irgendeinen Punkt hatte ich gerade noch im Kopf, den ich jetzt aber gerade irgendwie verloren habe. Das passiert, wenn ich mir währenddessen keine Notizen mache. Ach ja, den Gedanken, den ich noch hatte. Wenn wir generell von den Top 4 ausgehen, dann ist ja Swerve jetzt erstmal raus, logischerweise. Er hat gegen Andrade verloren, er hat damit keine Daseinsberechtigung in dem Match in Australien. Ein Name, der aber jetzt ja gerade immer noch so ein bisschen Teil des Ganzen ist, aber irgendwie gar nicht so richtig berücksichtigt wird, ist ja auch immer noch Hangman. Das heißt, ich würde ja, wie gesagt, 6 Wochen vor dem nächsten Pay-Per-View jetzt auch gar nicht so 100% sicher sein, dass da vielleicht nicht auch ein Hangman noch irgendwie reinrutschen kann, wenn beispielsweise das Match in 2 Wochen nicht ganz clean endet oder es da noch sonstige Gründe gibt, weil Hangman ist ja offensichtlich. Also sowohl in dem Anfangssegment der Show, als auch dann, als MJF ja mit dem Auto dann noch irgendwie von der Arena weggefahren ist, dann war ja Hangman da auch nochmal Teil von. Der Mann ist ja irgendwie in Stellung. Und ich fände es auch fast komisch, wenn er jetzt 6 Wochen vor einem Pay-Per-View, wo er nicht im World-Title-Match drinstehen würde, da jetzt mehrfach immer dran drin genannt wird, einfach nur, um ihn in Position zu bringen für in 2, 3, 4, 5 Monaten. Deswegen, das würde ich zumindest nicht ausschließen. Vor allem als Trios-Champion hätte es jetzt eine gute Möglichkeit gehabt, Hangman da erstmal ein bisschen außen vor zu lassen. So, um dann halt mit hier Space Rodeos, glaube ich, heißen sie ja jetzt, oder irgendwie sowas in die Richtung, bin mir nicht ganz sicher, ich meine, ich hätte da irgendwas gelesen, aber um da halt mit den Trios, mit Speedball und Kevin Knight halt ein bisschen was zu machen, also wenn du jetzt sagst, komm, wir halten Hangman raus, mach halt ein bisschen was mit dem Trios-Titel, würde dem Titel ja auch gut tun, also ich gebe dir da vollkommen recht, so wenn man den so zweimal so prominent platziert, wird der da irgendeine Rolle sicherlich auch spielen, ja. Okay, aber ich denke mal, alles Weitere, wir sind ja jetzt ja nicht mal bei dem Number One Contenders Match in Australien und wie gesagt, das müsste irgendwann Mitte Februar sein. Deswegen, das ist eh noch 2 Wochen hin. Da werden wir eh noch lang und breit die nächsten Wochen drüber sprechen, weswegen ich jetzt gerade erstmal den nächsten kleinen Sprung machen würde in der Show, wenn wir jetzt gerade eh schon viel über MJF geredet haben. Der hatte nämlich ein Promo-Segment, wo er dann erst rausgekommen ist, ein bisschen Cheap Heat gebracht hat, klar. Brody King kam dann irgendwann dazu, die beiden haben sich dann ein paar Wörter an den Kopf gehauen. Ich muss sagen, ich als nach wie vor MJF-Fan fand es dann auch wirklich stark, hat betont, dass Brody King halt immer nur anderen Leuten hinterhergerannt ist. Dann ist natürlich auch der Name Malakai Black gefallen, obwohl dieser mittlerweile ja bekanntlich bei WWE ist. Buddy Matthews, der schon seit längerem ausfällt, auch noch Bandido, gegen den ja MJF schon gewonnen hat. Brody King hat dann noch betont, dass er denen nicht hinterhergelaufen ist, sondern dass es halt Freundschaft war und so weiter und so fort. Dann noch ein schöner Satz, wo ich auch schon überrascht war, dass man das im TV-Programm gesagt hat, dass er noch nie einen liberalen Mann gesehen hat, der so sehr aussieht wie ein Nazi, wie Brody King, wo er vielleicht auch irgendwo einen Punkt hat. Was dann aber noch wirklich das Wichtige war, was in diesem Segment dann gefallen ist, weil MJF ja immer betont hat, dass Brody King sich kein World-Title-Match verdient hat, weil er immer nur gegen Jobber gewinnt, hat dann Brody King gesagt, dass er sich das Match verdienen wird und das ausgerechnet gegen MJF, denn in der kommenden Woche, das habe ich gerade extra nochmal nachgeschaut, weil wir uns da ja eben unsicher waren, In der kommenden Woche wird es zu einem Eliminator-Match kommen zwischen den beiden, bekanntlich, wenn Brody King dieses Match gewinnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es dabei auch ein Time-Limit-Draw geben kann, zumindest solange Brody King nicht verliert, bekommt er damit ein World-Title-Match in der Zukunft. MJF war damit natürlich nicht einverstanden, aber das ist natürlich MJF Chicken-Heel-Manier. Ich muss aber sagen, dafür, dass das natürlich jetzt gerade erstmal ein Übergangsgegner ist und wir uns beide sehr sicher sind, glaube ich, dass Brody King nicht der nächste AEW World Champion sein wird, fand ich das wirklich ein sehr unterhaltsames Segment und ich muss sagen, ich freue mich auf das Match nächste Woche, auch wenn, ja gut, das könnte theoretisch Brody King noch irgendwie in irgendeiner Form gewinnen oder nicht verlieren, aber zumindest das Titelmatch wird Brody King definitiv nicht gewinnen. Hast du es ähnlich wie ich wahrgenommen oder warst du kritischer? Ich fand das Segment sehr gut und ich muss sagen, nach Brody Kings Fauxpas, sag ich mal, bei seiner Promo vor dem Bandido gegen MJF-Match, fand ich es auch schön, dass Brody King auch grundsätzlich abgeliefert hat. Ja, es war so ein bisschen das die Grundlagen vom Promos, sage ich jetzt mal, ne? MJF, der jetzt erst irgendwie mit Taz über die Stadt herzieht, denkt, ja, kann man machen. Brody King, der dann sagt, ich laufe keinen Leuten hinterher, das nennt man Freunde, etwas, das du nicht hast. Ja, kann man machen, so, ne, sind alles so, das sind so die, habe ich jetzt alles schon mal gehört irgendwie, ne? Aber wollen wir jetzt mal nicht zu kritisch sein. Die Idee zu sagen, ja, okay, pass auf, du hast recht, ich will es mir beweisen und dann beweise ich es mir halt gegen den World Champion. So, das ist ja das Schöne an einer Großschnauze, wenn du den als Champion hast, so, dass er dann darauf ja immer sehr empört reagieren kann und dann auch ein bisschen ängstlich. Und ich meine, bei Brody King kommt es ja auch hin. Also, wenn wir uns, ne, das mal angucken, MJF irgendwie, weiß ich nicht, mit seiner, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 1,85 und dann steht der Brody King mit 2,05 Meter und doppelt so breit vor ihm, dass der da ein bisschen Schiss vor hat, ist ja auch nicht ganz unnormal. Ja, hat mir ganz gut gefallen, das Segment. Also ich freue mich auch für Brody King, weil ich bin großer Fan von ihm und ja, finde es schön, dass er da zumindest jetzt mal so eine Upper Mid-Card ein bisschen mitmachen darf und hoffe, dass er da dann auch verbleiben kann. Ich finde, es hat aber für mich auch wirklich einen wirklich positiven Aspekt abgehakt, der mir beispielsweise bei jetzt dieser Mini-Mini-Storyline zwischen MJF und Bandido dann auch beispielsweise gefehlt hat, nämlich dass man, finde ich, hier für mich zumindest irgendwie glaubwürdig rübergebracht hat, dass es das irgendwie eine gewisse persönliche Ebene erreicht. Also du hast gerade schon gesagt, Das ist natürlich super naheliegend und relativ simpel, dann halt die Aspekte von Freundschaft, was MJF fehlt und so weiter anzusprechen, dass das ja alles jetzt nicht das Rad neu erfunden hat. Es gibt mir aber zumindest so ein Hauch von, dass dieses Singles-Match irgendwas in Anführungszeichen Besonderes hat und Brody King da irgendwie ein sinnvoller Gegner ist, was mir halt bei Bandido so ein bisschen mehr gefehlt hat, wenn du nachvollziehen kannst, was ich meine. Ja, klar. Und das ist ja auch eine Sprachbarriere dazwischen, ne? Also das merkt definitiv man halt immer wieder. Definitiv. Und deswegen, wie gesagt, auch wenn es nur halt ein absoluter Übergangsgegner ist, fand ich es dafür jetzt einfach wirklich Ja, wie soll ich sagen? Man hat für mich das Bestmögliche, glaube ich, daraus jetzt rausgeholt, obwohl wir halt alle wissen, dass dieser Titel nicht wechseln wird. Ja. Und sich auf ein Eliminator-Match zu freuen, ist wahrscheinlich was, was die allermeisten Matches, sei es bei AEW oder WWE oder was weiß ich was, mit Sicherheit nicht hinbekommen werden, wo es halt mehr diesen Gedanken hat von, ja, okay, ist halt Übergang und in 2 Wochen haben wir alle vergessen, dass das überhaupt passiert ist. Was ich bei MJF halt auch extrem loben muss, und man merkt, dass er ein gewisses schauspielerisches Talent hat. So, ne? Also er spielt zwar dieses Großkotzige und sagt, ja, du kannst halt bellen, wie du willst, du Barkboy, aber dann bellt Brody King halt am Ende und MJF zuckt halt zusammen und zittert sich so kurz in die Seile, weil er sich so erschreckt und so. Ich meine, er weiß ja, was passiert, logischerweise, aber man kauft ihm halt ab, so, ne? Dass er so, ja, mach halt, und dann macht er, und dann, ah, scheiße, hat er jetzt wirklich gemacht. Das ist halt bei MJF wirklich gut und das ist halt auch ein Ding, warum er zu Recht im Main Event steht, weil er einfach mit seiner Mimik und Gestik mehr machen kann, als es sehr viele andere Leute im Wrestling können. So, ne, wir reden hier, ich habe es glaube ich schon oft gesagt, aber es ist ein Theaterstück über den Kampfsport und da brauchst du halt ein gewisses schauspielerisches Talent, um dich von den anderen abzuheben und das ist bei MJF auf jeden Fall der Fall. Auf jeden Fall der Fall. Was für ein schlechter Satz. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe es jetzt auch noch wiederholt. Ich glaube, man könnte 1 Stunde oder 2 Stunden über dieses Thema dann auch grundsätzlich reden. Was Ist auch macht ein Main Eventer spannendes zu Thema. Main Eventer und so weiter? Ja. Ich würde ja sogar gerade mal aus der Kalten die Vermutung aufstellen, MJF ist möglicherweise, wenn wir alles in der Wrestling-Welt reinnehmen, also In-Ring-Technik über Mic-Skills, über Mimik, Gestik und so weiter und so fort, Aussehen, was auch ein wichtiger Faktor ist für Main Eventer. Ist MJF möglicherweise gerade der kompletteste Wrestler, den wir auf diesem Planeten vielleicht gerade haben, weil er eigentlich alles in einer wahnsinnig guten Form mitbringt, der super Matches abliefert, der es schafft, wie eben gesagt, aus so einer Mini-Storyline das Beste rauszuholen, der so ein Segment zum wahrscheinlich, also wenn jetzt die Matches natürlich ausklammern, zu dem Segment natürlich auch der Show dann wieder gemacht hat. Über die schauspielerischen Fähigkeiten und wir reden hier natürlich jetzt auch nicht über einen Oscar-Gewinner oder so, aber für die Wrestling-Welt sind wir ja schon über jeden froh, der einigermaßen uns glaubwürdig mal so ein Segment verkaufen kann. Ja. Da wird schon schwer, ein besseres Gesamtpaket zu finden. Da kann man gerne drüber diskutieren. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren Bezug nehmen, was das für ein unfassbar schlechter Take von mir ist. Aber Ich ich werde würde mit mal gehen. zumindest sagen, es ist schwer, MJF in irgendeiner Form seine Klasse abzustreiten. Ja. Okay, damit haben wir das wahrscheinlich auch erstmal ausgiebig besprochen. Chronologisch machen wir jetzt wieder einen Schritt zurück, gehen nämlich zum zweiten Match der Show. Da hatten wir nämlich ein Eliminator-Match, so wie es Jon Moxley gefühlt Woche für Woche gerade tut, gegen Ace Austin. Ich muss halt an der Stelle sagen, für mich es ist halt nicht mein Cup of Tea. Meine persönlichen Probleme mit Jon Moxley habe ich, glaube ich, schon oft und breit hier in diesem Podcast kundgetan. Trotzdem kann ich nicht abstreiten, dass das ein wahnsinnig solides Match für ein zweites Match einer Weekly war. Dass Ace Austin dieses Aufeinandertreffen nicht gewinnt, ist, glaube ich, auch ähnlich klar. Von daher, ich weiß nicht, ob du viel mehr zu diesem Match zu sagen hast, aber ansonsten würde ich auch eher dazu kommen, was danach passiert Ja, ist. das Takeshita kam war deutlich interessanter. Okay, du hast gerade schon das Stichwort gesagt. Takeshita kam dann heraus. Auch da sind wir wieder punkto Sprachbarriere, da wurde nicht viel gesagt, sondern er hat hauptsächlich nur mit Gestiken Ja. deutlich gemacht, dass er diesen Titel haben möchte. Die Kommentatoren haben auch noch vollkommen richtig darauf hingewiesen, dass Takeshita ja auch während des Continental Classics gegen Jon Moxley gewonnen hat und natürlich dann auch nicht gegen Jon Moxley verloren. Fand ich sehr lustig, weil Moxley hat dann ja so einen Vogel gezeigt eigentlich und dann Excalibur, glaube ich, war es, der dann sagte, ja, und Moxley deutet es auch an, er hat nicht vergessen, dass er während des Continental Classics gegen Takeshita verloren hat. Ja, genau das hat Jon Moxley mit seinem Vogel, also wie soll man das denn wissen, wenn es jetzt nicht vorher im Skript steht, so, hä, Moxley, also weißt du, für den gemeinen Zuschauer hat er dem gerade einen Vogel gezeigt, oder ne? Oder ich hab's im Kopf, keine Ahnung. Hier. Und Excalibur hat quasi die Untertitel, wie so ein Stummfilm. So, das war fantastisch. Da musste ich sehr lachen in dem Moment. Ich finde es sehr schön, dass du es erwähnst. Mir ist es nämlich in der Form gar nicht so krass beim Gucken aufgefallen. Aber es ist natürlich absolut richtig. Manchmal vergesse ich, dass Leute in der Arena vor allem ja gar keine Kommentatoren hören Ja. und dass manchmal vielleicht mit der Mimik und Gestik anders rüberkommen kann. Ja. Genau, aber viel mehr natürlich, wie gerade gesagt, wurde hier auch nicht irgendwie dazu beigefügt. Ich glaube, was feststeht und ziemlich klar sein sollte, ist, dass Konosuke Takeshita der neue Hauptherausforderer für diesen Titel auf jeden Fall sein wird. Ob John Moxley in den nächsten Wochen nochmal den ein oder anderen Eliminator-Match dann vor sich hat, ist natürlich eine andere Frage. Wir werden aber mit Sicherheit bald dieses Aufeinandertreffen bekommen, sei es in Australien, was ja mit Grand Slam eine besondere Ausgabe ist, oder vielleicht auch erst bei Revolution. Nichtsdestotrotz, John Moxley gegen die Don Callis Family ist ja auch nichts Neues. Ich muss aber sagen, wenn ich an der Stelle gerade über das Match anfangen kann, ist das für mich ein wunderbares Sinnbild dafür, was AEW gerade sehr richtig macht. Und auch im Gegensatz, ich meine, du bist aktuell kein WWE-Verfolger, was mich aber da auch sehr stört, ist, dass AEW meiner Meinung nach wenig Angst hat, große Duelle auszupacken, selbst wenn es vielleicht jetzt hier gerade nicht um irgendein Pay-Per-View-Main-Event geht. Ich glaube, mit Takeshita gegen Moxley haben wir definitiv zwei Leute der absoluten Top 10 von AEW aktuell, die sich am Ende jetzt nur um Mid-Card-Titel-Match streiten. Und weil auch AEW nicht gerade oft irgendwelche Fuck-Finishes, vor allem an Pay-Per-Views auspackt, würde es mich auch hier nicht wundern, wenn wir hier wirklich ein starkes 20-Minuten-Match zwischen den beiden bekommen und irgendeiner könnte am Ende auch clean verlieren. Und das ist etwas, was mich sehr freut, weil mich das halt, wie eben gesagt, beim eigentlichen Marktführer vielleicht ein bisschen stört, dass ich da oft das Gefühl habe, man traut sich nicht, die großen Matches auszupacken, wenn es nicht gerade um WrestleMania Main Event geht. Hm. Wir bekommen also hier ein riesiges Match, wo natürlich auch John Moxley den Vorteil auf seiner Seite hat, dass er den Titel noch nicht allzu lange hat und dementsprechend vielleicht nicht hält. Dazu haben wir noch einen gewissen Clinch in der Don Callis Family, der vielleicht eher noch ein bisschen Vorrang hat, weswegen ich auch hier sagen würde, der Titel wechselt eher nicht. Dafür, dass das aber, wie gesagt, eine Midcard- oder Midcard-Titel-Storyline ist, wir möchten jetzt hier nicht die beiden Kontrahenten diskreditieren, habe ich aber wahnsinnig Bock drauf, weil es ist eigentlich viel zu groß für die Continental Championship. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Match dazu dient, den Turn von Takeshita von der Family weiter voranzutreiben. Also ich könnte mir vorstellen, dass da wieder ein Schraubendreher zum Einsatz kommen soll, was Takeshita dann ablehnt und ihm am Ende irgendwie den Sieg kostet oder sowas in die Richtung, könnte ich mir rein theoretisch vorstellen. Da wäre der Sieg nicht ganz clean von Moxley, aber das waren ja die Halbfinals oder Halbfinale im Continental Classic Turnier ja auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in diese Richtung geht. Aber ja, ansonsten gebe ich dir recht. Ich meine, wir haben hier einen, in Anführungsstrichen Midcard-Titel. Aber du siehst einfach auch mal, also nicht du, sondern jeder sieht irgendwie mal, so, ob man jetzt Moxley mag oder nicht. Aber wenn der halt oder wenn ein großer Name so einen Titel trägt, ist der halt natürlich auch sehr interessant. Gerade wenn es dann sowas wie die Open Challenges oder diese ganzen Title Eliminator gibt. Ich meine, guck dir die John Cena United States Open Challenge Serien von damals an. Ich glaube, interessanter war dieser Titel nie in der Geschichte der United States Championship. Ich gucke es jetzt schon länger nicht, aber das ist mir noch in Erinnerung geblieben. So, also ein Wrestler macht halt auch den Titel, ne? Und nicht unbedingt andersrum. Definitiv, vor allem wenn wir gerade vergleichen, wer beispielsweise unsere anderen Midcard-Champions sind. Gleich kommen wir noch zum Match Mark Briscoe gegen El Clone. Das ist halt eine andere Kategorie, als wenn du ein Titelmatch zwischen John Moxley gegen Konosuke Takeshita hast. Und teilweise tue ich, oder wahrscheinlich wir uns alle, immer so ein bisschen schwer, wenn wir mal aus der Kalten alle vier Midcard-Champions aufzählen müssen. Und hier haben wir halt, wie gesagt, ein Match, was problemlos ein Pay-Per-View-Main-Event könnte. Ja. Wie gesagt, wann es stattfinden wird, wissen wir nicht. Ob es dann nur in Anführungszeichen Main Event von der Weekly wird oder ob das halt dann wirklich bis Revolution gezogen wird, was ja noch ein bisschen hin ist, ist eine andere Frage. Kann ich mir auch ehrlicherweise sehr gut vorstellen, weil ich glaube, sonst hast du Schwierigkeiten, das jetzt noch 6 Wochen zu ziehen. Ja. Ist aber auf jeden Fall natürlich ein absolutes Brett und ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auch sehr drauf freuen. Mit der Don Callis Family ging es aber auch vor allem durch Backstage-Segmente im Verlauf der Show auch noch ein bisschen weiter. Weil eine Sache, die wir jetzt ja auch gerade schon angesprochen haben, der Schraubenzieher während den Halbfinal-Matches des Continental Classics hat ja eine relativ große Rolle gespielt, den ja dann Okada eingesetzt hat, um gegen Takeshita zu gewinnen. Dadurch konnte ihn Fletcher nicht einsetzen. Da hatten wir dann zuerst, ich hoffe, ich kriege es in der Chronologie noch richtig hin, ein Backstage-Segment, wo dann erst Okada und Kyle Fletcher zu sehen waren. Okada hat sich dann bei Kyle Fletcher entschuldigt, weil Okada ja, wie gesagt, den Matchplan für den Abend ein bisschen durcheinander gebracht hat. Kyle Fletcher hat dann die Entschuldigung angenommen. Im weiteren Verlauf des Abends hatten wir dann nochmal ein weiteres Backstage-Segment, wo dann auch Don Callis noch mit dabei war, aber auch da war wahrscheinlich dann das Wichtigste, dass Takeshita sehr enttäuscht darauf reagiert hat, dass Kyle Fletcher jetzt Okada vergeben hat. Also hier haben wir auch unsere Daily Soap Aspekte noch so ein bisschen drin. Kyle Fletcher wollte es dann noch Takeshita erklären. Takeshita geht aber enttäuscht weg. Die beiden wirkten ja zuletzt so, als wenn die beiden vielleicht zusammen die Don Callis Family verlassen könnten, wie du eben jetzt schon angesprochen hast. Wirkt es vielleicht gerade eher so, als wenn Takeshita alleine die Familie verlassen wird. Fand ich persönlich sehr schön, so, auch nochmal so ein weiterer kleiner roter Faden durch Backstage-Segmente, der da gesponnen wird. Hast du da noch viel mehr zu sagen, als wir jetzt eben schon angesprochen haben? Nee, also gerade, also ich war nicht immer großer Fan der Don Callis Family, aber zumindest mit den Protagonisten macht es gerade dann doch sehr viel Spaß, sich das alles anzugucken. Also ja, war ein schöner zusätzlicher roter Faden. Bin gespannt, wie es da weitergeht, auch um Kyle Fletcher. Ja, vor allem, weil wir ja auch schon oft darüber gesprochen haben, dass die Don Callis Family eigentlich zu voll ist und auch eben auf Andrade angesprochen ist, auch eigentlich zu viele Top-Leute gibt. Deswegen ist das natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, hier gerade schon mal dafür zu sorgen, dass wir halt bald irgendwie einen logischen Austritt aus dem Stable haben. Gehen wir wieder zurück in der Show. Drittes Match des Abends. AEW TNT Championship. Mark Briscoe verteidigt gegen El Clown. Da sind wir wieder an dem Punkt von, da haben wir halt nochmal eine andere Kategorie an Midcard-Titel beziehungsweise auch Midcard-Champion. Das Match war, möchte ich gar nicht kritisieren, vollkommen solide, hat Spaß gemacht für mitten während einer Weekly dieses Titelmatch zu bekommen. Ich glaube, da kann sich keiner auch groß drüber beschweren. Aber wie sinnlos ist der El Clown-Charakter ohne Hologramm? Also ja, das ist absolut. Also wenn wir schon einen Charakter haben, der nur für einen anderen Charakter erstellt wurde, der bekommt jetzt ein TNT-Titelmatch bei Dynamite und ja, jetzt haben wir halt einen Klon von einem anderen Charakter, der irgendwie gar nicht in Erscheinung tritt. Ja, der ist aber noch verletzt, oder? Ich denke davon aus, ja. Naja, ja. Muss ich nur mal einwerfen. Ist halt vielleicht ein weiterer Punkt von Tony Khan hat eine Idee, die er durchsetzen bekommt. Hier funktioniert irgendwie nicht ganz was nach Plan und also durch die Hologramm-Verletzung aus dem letzten Jahr noch. Ja, und jetzt sind wir halt an dem Punkt. Was danach passiert ist, ist aber vielleicht sogar viel wichtiger. Ja. Mark Briscoe hat nämlich noch gesagt, dass er niemandem ausweichen wird und er bereit ist, den Titel gegen weiterhin jeden zu verteidigen. Das nächste Mal am Samstagabend bei Collision, die Don Callis Family hat er jetzt aber auch erstmal abgehakt und auf einmal gehen die Lichter aus und Tommaso Ciampa kommt. Unter seinem Namen, den wir auch schon aus WWE-Zeiten kennen, sein Vertrag ist ja erst vor wenigen Tagen oder Wochen jetzt ausgelaufen. Wir haben da ja auch selbst darüber berichtet, dass er jetzt erstmal andere Bookings dann bereit ist anzunehmen. Jetzt, wenn er bei AEW ist und es auch so wirkt, als wäre das jetzt seine neue Vollzeitheimat, werden da wahrscheinlich nicht viele Bookings von außerhalb dazukommen. Nee. Dann ist aber relativ klar, worum es jetzt geht. Tommaso Ciampa ist jetzt All Elite. Er bekommt das Titelmatch für Collision am Samstagabend. Ja. Und ich, der ein vor allem zu Schwarz- und Goldzeiten ein riesiger Tommaso Ciampa-Fan war, der für mich immer noch, also einen sehr schönen Satz, meiner Meinung nach, den ich damals gesagt habe, dass Tommaso Ciampa wahrscheinlich in seinem Bart mehr Charisma drin hat als das halbe Main-Roster bei WWE, würde sagen, dass ich selten in den letzten Jahren so gespannt über einen Neuzugang war, wie er sich schlagen wird, wie bei Tommaso Ciampa. Und ich hoffe wirklich, dass er am Wochenende jetzt sofort diesen Titel gewinnt und dann hoffentlich sofort ein gutes Standing bekommt. Weil wenn er dieses Match verliert, befürchte ich fast, dass wir ihn in 3 Monaten bei Ring of Honor sehen. Ja, ich meine, wir können ja wahrscheinlich schon sagen, dass er das Match gewonnen haben wird, weil für euch ist das Match wahrscheinlich in der Vergangenheit. ja, ich bin da aber bei dir. Ich habe letztens schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder privat irgendwie, ich glaube, dass Mark Briscoe jetzt erstmal eine Pause vielleicht einlegen wird. Der hat ja jetzt nochmal irgendwie dein Kind in die Welt gesetzt. Der ist jetzt auch lange irgendwie in der Upper Midcard da gewesen und hat sein Ding gemacht. So zumindest ein paar Wochen könnte ich mir vorstellen, dass er einfach mal raus ist. Und Ciampa, ja, das war jetzt auch so ein großes Debüt, den kannst du nicht direkt verlieren lassen. Sein Entrance-Song ist einfach fantastisch. So, die ganze Erscheinung war einfach ziemlich cool. Ja, der muss das Match gewinnen. Um dann ja auch direkt sein Standing da irgendwo in der Midcard, Upper Midcard erstmal einzunehmen und dann mal zu schauen, wo es dann für ihn hingeht. Ich habe gestern noch privat mit dem ehemaligen Teammitglied auch gesprochen. Grüße gehen raus. Chapa hat ja irgendwann mal gesagt, so er kann sich nicht vorstellen, ins Main Roster der WWE zu gehen. Und man muss so im Nachhinein sagen, hätte das mal nicht gemacht, weil sein NXT-Run war wirklich fantastisch. Aber ja, das Tag-Team, was er da irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, mit The Miz hat er ja ein Tag-Team gehabt. Gut, mit Gargano ist jetzt eine andere Geschichte, aber das war ja alles so. Naja, so, und ich hoffe, dass sie ihn jetzt hier einfach nochmal ein bisschen ja, prominenter einsetzen können. Definitiv. Also, ich meine, wir müssen jetzt hier nicht groß über WWE reden, aber allein wie Triple H, wie ich es ja auch schon im Cold Open gesagt habe, seine eigenen Topstars bei NXT so ein bisschen verheizt hat im Main Roster. Also für Johnny Gargano wollte ich gerade schon sagen, für Tommaso Ciampa ging ja wirklich nicht viel. Ja. Und das hat vielleicht auch jetzt so ein bisschen im Nachhinein auch seinen legendären Black and Gold Run so ein bisschen gekillt. Aber das Ding ist halt auch leider, dass AEW auch nicht gerade unbekannt dafür ist, einen Neuzugang zu holen, sofort gegen irgendeinen Champion zu stellen, dieses Titelmatch zu verlieren, Wir und reden hier von der danach Midcard, ne? wirklich. Wir reden hier nicht, also das war ja wirklich meistens bei den ganz großen Championships. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht gegen Briscoe verliert, weil das ist ja wirklich fast Dolchstoß. Also nichts gegen Mark Briscoe, aber der Mann schreit einfach maximal ab am Midcard. Also maximal. Ja, hoffentlich, aber Grüße gehen raus an Deonna Purrazzo beispielsweise, die Ja. auch irgendwie relativ groß erwartet wurde, ihr Titelmatch verloren hat und seitdem bei Ring of Honor rumgurkt, die wahrscheinlich gerade auch lieber bei TNA geblieben wäre. Aber anderes Thema, deswegen, ich habe ein wenig die Sorge, aber, und jetzt kommt ein Statement, wo ich seit 2 Jahren nicht gedacht hätte, dass ich das wirklich sagen würde. Ich freue mich auf Collision und ich werde mir auch dieses Match wirklich so ungespoilert wie möglich anschauen, weil das halt für mich wirklich das größte und relevanteste Collision-Match der ja vielleicht letzten 2 Jahre sein wird. Nur aus meiner Perspektive Die gesprochen. Show ist eh Dann. gut, also, oder? Also die Card jetzt für Collision für heute Nacht, für euch für letzte Nacht. Also Women's Tag Team Match, Crew gegen Rascals, also ne, Rascals Debüt. Also auf jeden Fall nicht verkehrt. Gut ist das auf jeden Fall, aber da, also. Ich meine, ich werde mir auch den Royal Rumble jetzt am Wochenende live anschauen, aber Collision Sonntagmorgen wird aber auch ungespoilert geguckt und das ist dann damit mehr Wrestling an einem Wochenende, als ich es vielleicht die letzten Monate nicht mehr hatte. Von daher, ich freue mich sehr drauf und ich hoffe wirklich, dass wir nächste Woche darüber sprechen können, dass wir einen neuen TNT-Champion haben. Weil sonst kriegt wirklich Tony gar eine böse E-Mail von mir, wenn dieses Oh, Match den falschen Sieger bekommt. eine Tweet ihm lieber. Dafür müsste ich Twitter haben. Gehen wir aber in der Show noch weiter. Wir hatten ein kurzes Backstage-Segment, da weiß ich aber nicht, ob wir darüber groß reden werden. Wobei Backstage-Segment das falsche Wort, das war eher ein Videopackage von den Young Bucks, die zurück zu ihren Wurzeln kehren und die Tag-Team-Szene herausfordern wollen, beziehungsweise aufmischen wollen und nächste Woche schon mal ein Match für sich ankündigen. Das werden sie mit ziemlicher Sicherheit auch gewinnen. Das wird noch kein großes Match wahrscheinlich werden, sodass wir wahrscheinlich bald die Young Bucks wieder im Tag Team Titel Picture dann auch drin haben werden. Ja, aber wahrscheinlich viel mehr ist darüber wahrscheinlich auch gerade nicht zu sagen, oder? Ja, da wir noch nicht mal wissen, wer die Superkick Party annimmt, ist jetzt ein bisschen müßig, da zu spekulieren, ja. Dann direkt das Match, was danach gekommen ist. Da hatten wir nämlich das nächste Titelmatch um den Women's World Title, nämlich Chris Statlander gegen Tekla. Eine Story, die mir in den letzten Wochen sehr gut gefallen hat, weil wir auch beide ja schon sehr positiv über Tekla in den letzten Wochen ja auch gesprochen haben. Was ich aber fast ein bisschen schade fand, dass das jetzt bei einer Dynamite-Ausgabe gebracht wurde, weil relativ klar war, dass der Titel nicht wechselt und ich glaube, wir uns beide auch einen Titelwechsel gewünscht hätten. Wie geht es jetzt mit den beiden weiter? Weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das jetzt noch länger gezogen wird. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich habe tatsächlich vermutet, dass der Titel hier eventuell wechseln könnte. Ja, es ist nur eine Dynamite-Ausgabe, aber warum nicht? Ich hätte hier den Trigger gepullt. Für mich bleibt Statlander relativ blass. Also Tekla, weiß ich nicht, hat da deutlich mehr zu bieten. Ja, bin nicht der allergrößte Fan von Chris Statlander. Naja, gut, wir haben jetzt natürlich irgendwie die Babes of Wrath, die damit unterwegs sind. Dann gibt es ja Megan Bain, Penelope Ford, aber die schielen ja wahrscheinlich eher auf die Tag-Team-Titel. Ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht. Weil, ich tippe mal, dass es uns Tekla nächste Woche sagen wird, wie es da weitergehen könnte oder auch nicht. Bin da ein bisschen ratlos jetzt gerade. Weil so richtig in Position ist da jetzt eigentlich niemand. Und ich meine, Grand Slam Australia ist am 14. Februar. Ja, ich bin mir unsicher, was dann passiert. Aber es war eine cleane Niederlage, von daher hat Tekla da jetzt storyline-technisch wenig anzumelden. Definitiv. Und das ist so ein bisschen, ja, wo ich mich gerade so ein bisschen schwer tue. Ich meine, wir haben es schon öfter mal gesagt, Chris Deadlander wirkt auch als Champion ein bisschen blass. Megan Bain und Penelope Ford, also ich glaube auch nicht, dass Megan Bain die nächste World Championess wird, selbst wenn sie jetzt auf den World Title gehen wird, wobei sie natürlich auch dann auch als nächste Übergangsgegnerin für Grand Slam Australia vielleicht auch nicht ganz unpassend wäre, aber vielleicht dann auch als Tag Team Championess mit Penelope Ford vielleicht auch an einer geägneteren Stelle wäre. Aber ja, Tekla hat das Match clean verloren. Da ist nicht mehr viel mit Anspruch auf ein Titelmatch. Und so wie wir auch AEW in den letzten Jahren kennengelernt haben, gibt es selten grundlos so eine Matchserie von mehreren Titelmatches, wenn es halt da nicht wirklich einen guten Grund für gibt. Ja, und jetzt ist halt so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass wir eine andere gute Contenderin langfristig bekommen, also spätestens für Revolution, weil Chris Statlander kriegt halt diesen Titel meiner oder unserer Meinung nach nicht alleine getragen. Und die Story um den Titel ist also steht und fällt für mich mit der Kontrahentin. Und deswegen klopfe ich dreimal auf Holz, dass sich da auf jeden Fall in den nächsten Wochen was tun wird, weil das ist notwendig. Und man muss halt auch sagen, das Match war jetzt auch nicht gut. Also, weiß nicht, die beiden hatten vielleicht auch einfach nicht so die Chemie miteinander, aber es war irgendwie von all den Matches, die wir hatten, schon, ja gut, das erste in den Opener kann man jetzt nicht so werten, ne? Aber alle anderen fand ich deutlich unterhaltsamer als jetzt Statlander gegen Tekla. Also wenn man jetzt wenigstens sagen könnte, die Chris Statlander haut Woche für Woche oder Match für Match da wirklich super krasse Leistungen raus, aber ja, also es ist jetzt, ne, man hat schon deutlich schlechtere Matches gesehen, aber gerade bei All Elite Wrestling, wo ja wirklich die Matchqualität ja einfach auch ein hohes Gut ist, wo man sehr Wert drauf legt, fällt es dann einfach auf, wenn da ein Match bei ist, was so, ja, ist, ne? Ja, definitiv. Und es passt halt irgendwie dazu, dass es halt immer noch ein World-Title-Match ist, was halt dann am Ende auch nur Match 4 bei einer Ja, Dynamite-Ausgabe war. genau. Und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie die Diskussion anfangen, ob das jetzt ein besserer Main-Event gewesen wäre als Andrade gegen Swerve Strickland, was natürlich auch ein starkes und großes Match ist. Aber allein, dass man sich das nicht irgendwie aufgehoben hat, um daraus so ein 20-Minuten-Main-Event von Dynamite zu machen, was es ja auch, wie gesagt, durchaus verdient hätte, zeigt halt auch irgendwie für mich gerade einen weiteren Punkt, dass das hier jetzt auch wirklich nicht das oberste Gut ist. Und wie gesagt, vielleicht wird Tekla bei AEW nicht so hoch angesehen, wie wir es vielleicht auch gerade tun. Aber ja, dass man da halt nicht dann irgendwie mal sagt, komm, die Frauen haben hier eh nur selten Main Event, das können wir aber bei so einer Ansetzung mal bei einer Dynamite-Ausgabe machen, zeigt vielleicht halt auch so ein bisschen, dass Chris Statlander halt keine Toni Storm oder eine Mercedes Moné ist, wo man das vielleicht eher getan hätte. Ja, wir hatten ja auch schon Damen-Matches, die im Main-Event waren, schon häufiger. Also ja, der Punkt ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, klar, man hätte auch die anderen beiden Matches, die jetzt noch kamen, einen nach vorne schieben können jeweils und das als Main-Event bringen können. Stimmt, zeigt auch eine gewisse, ja, ein gewisses Standing, was Deadlander da vielleicht hat bei Tony Khan. Ja, und vor allem darauf bezogen, dass du ja eben noch meintest, also dass du die Hoffnung noch hattest, dass man dann einen Trigger pullt. So ein bisschen hatte ich das auch, aber in dem Moment, wo klar war, dass das nicht der Main Event war, da dachte ich mir schon, dass der World Title bei den Frauen nicht mitten in der Show wechselt. Ja, das sind halt auch so vielleicht ein paar Nuancen, wo man booking-technisch drauf achten kann, um da vielleicht so ein bisschen Spannung zu kreieren. Ist manchmal ein bisschen schade, aber AEW ist halt eben auch nicht dafür bekannt, die allerstärkste Women's Division zu haben, beziehungsweise dass die nicht im allergrößten Vordergrund steht. Ja, schade eigentlich. Man hat ja wirklich sehr viele gute Frauen. Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass Statlander da so trotzdem sehr prominent irgendwie gepusht wird. Mehrere TNT, TBS-Titel, jetzt irgendwie World-Titel und keine Ahnung. Immer wieder die Storyline mit Willow und weiß ich nicht. Da, ja, könnte man sich auf andere vielleicht auch mal fokussieren. Aber gut. Andere Frauen wie Deonna Purrazzo grüßen von Ring of Honor. Beispielsweise. Beispielsweise. Einen weiteren Einspieler, den wir noch hatten, den ich jetzt nicht ganz außen vor lassen möchte, weil es vielleicht nicht ganz irrelevant war, war von Ricochet mit seinen Gates of Agony und Jack Perry. Was da wirklich groß gesagt wurde, ist kaum relevant. Am Ende gab es einen kleinen Beatdown gegen Perry, der halt dann noch unter ein Regal oder Gerüst oder was das dann war, begraben wurde. Ich glaube, das Relevanteste ist einfach nur, dass das halt auch weiter gezogen wird. Ich weiß nicht, ob du noch viel mehr drin gesehen hast, als ich jetzt an der Stelle. Ich fand Ricochet sehr unterhaltsam. Der hat gesagt, ja, wir wollen noch ein paar Worte irgendwie von Jack Perry haben zum Match nächste Woche. Und dann wird er halt von den Gates of Agony komplett verprügelt. Naja, so richtig gesprächig ist er heute nicht. Ja, fand ich ganz unterhaltsam, wie es gemacht wurde, aber unspektakulär natürlich. Geht einfach nur darum, für nächste Woche noch ein bisschen mehr ja, Heat aufzubauen. Ja, und definitiv halt auch die Woche jetzt irgendwie mit einem kurzen Segment noch zu überbrücken. Dann sind wir praktisch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, so ziemlich bei dem letzten relevanten Segment bzw. Match der Show. Hatten wir nämlich noch ein drittes Titelmatch, nämlich FTR verteidigt gegen Davis and Doyle, also Jake Doyle und Mark Davis. Was da vielleicht noch relevant war, ist, dass da Jake Doyle mit sehr viel Pech natürlich, auch weil er erst seit kurzem bei AEW ist, sich dann auch anscheinend verletzt hat. Ansonsten, das Match ging knapp 10 Minuten, was für AEW Dynamite-Verhältnisse schon fast ein kurzes Match ist. Aber dass der Titel hier nicht wechseln wird, war wahrscheinlich für alle erwartbar. FDA nehmen den Titel weiter mit, ob jetzt die nächsten wirklichen Kontrahenten oder großen Kontrahenten dann Young Bucks sind oder wer anders, ist wahrscheinlich nochmal eine andere Frage. Aber ja, über ein Titelmatch bei Dynamite kann man sich wahrscheinlich selten beschweren, dass der Titel hier wechselt, war, glaube ich, von Grund auf unwahrscheinlich. Ja, das war relativ klar, dass das nicht passiert. Interessant war, dass halt gefühlt sobald die Don Callis Family da ist, sind die Death Riders nicht weit und umgekehrt. Das fiel hier halt auch noch einmal auf. Ich glaube, Moxie kam ja auch noch irgendwie, hat noch einen Gürtelschlag gezeigt. Weiß nicht, ob man es gemacht hat, weil sich Doyle verletzt hat und man so das Match schnell beenden wollte oder. Aber auf jeden Fall waren die halt auch wieder da. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Ja, gute Besserung an Jack Doyle. Soll sich wohl hier Brustmuskel oder was gerissen haben oder Bizeps, ich weiß nicht mehr ganz genau. Bizeps meine ich. Bizeps. Ich glaube, ein halbes Jahr soll er jetzt irgendwie ausfallen. Ist natürlich sehr bitter, wenn du gerade erst deinen Vertrag unterschrieben hast. Natürlich auch für Mark Davis schade, der jetzt ja zum ersten Mal seit langer Zeit ein bisschen relevanter gebucht wurde und dann fällt dein Tag-Team-Partner halt direkt aus. Ärgerlich. Naja. Gute Besserung an den ehemaligen Jake Something auf jeden Fall. Ja. Wäre interessant gewesen zu sehen, ob man mit den beiden mehr vorhat, aber das werden wir jetzt erstmal nicht erfahren. Definitiv. Auch natürlich von mir gute Besserungen. Er soll ja auch ein großer Fan dieses Podcasts sein. Ja, bin ich von überzeugt. Dann hatten wir noch, um das jetzt vielleicht noch vollständigkeitshalber zu erwähnen, noch ein kurzes Backstage-Interview mit Orange Cassidy ursprünglich. Dann kam noch Wheeler Yuta dazu, kam auch Marina Shafir dazu. Natürlich dann auch noch Toni Storm. Das ging halt dann noch so ein bisschen hin und her. Das heißt, auch die Story scheint noch nicht ganz beendet. Ehrlicherweise geht die ganze Konstellation auch schon so lange, dass ich da jetzt auch noch kaum irgendwie noch jetzt, keine Ahnung, groß Vorfreude auf das nächste Match habe, weil, keine Ahnung, wenn man so lange die ganze Zeit hin und her in irgendwelchen Konstellationen in Matches gesteckt wird, hat man auch natürlich auch irgendwann das Gefühl, dass die Matches halt irgendwann wirklich irrelevant werden. Ja, ich wollte es gerade noch erwähnen, weil es irgendwie Teil der Show war. Wenn du dazu jetzt nicht noch mehr hast, dann können wir eigentlich auch noch zu den Kommentaren gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, spring zum Main Event, aber dann fiel mir ein, den haben wir eigentlich schon besprochen. Elite hat unfair gewonnen. Ja, nö. Genau. Vielleicht das Endsegment nochmal. Weiß nicht, mit MJF, wie er zum Auto geht, das fand ich fantastisch gemacht. Nochmal so rein cineastisch. Ansonsten haben wir die Show dann durch, ne? Ja, und das zeigt halt auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, leider ganz gut, wo wir halt aktuell auch gerade sind. Wir haben jetzt in 45 Minuten die Show durchgesprochen. Wir konnten gerade sogar auch die letzte Woche komplett unter den Teppich kehren, weil, wie gesagt, da waren zwar starke Matches, aber halt Storyline-technisch ist da nicht viel passiert. Was aber nicht davon abrücken soll, dass das eine wirklich starke Dynamite-Ausgabe war, mit gutem Wrestling, Storylines alle weiter erzählt, auch logisch, wir gute Segmente außerhalb der Matches hatten und ich wirklich sehr zufrieden und sehr glücklich da rausgehe. Aber es ändert halt nichts an der Tatsache, dass wir einfach gerade ziemlich einen Slow-Pace haben, weil eben der letzte Pay-Per-View einen Monat zurückliegt, der nächste ist in 6 Wochen, wie die Zeit überbrücken müssen. Und ja, dann schafft man es halt auch 2 Wochen AEW in 45 Minuten durchzuboxen. Aber wie gesagt, ich glaube, nachdem ich beispielsweise teilweise mich in dem letzten Jahr auch ein bisschen schwer getan habe, immer so aus Eigenmotivation am Ball zu bleiben, macht das gerade richtig viel Spaß. Und Ja. ich freue mich auf Collision, ich freue mich auf die nächste Dynamite, ich freue mich auf die Australien-Ausgabe und wenn Revolution irgendwann ansteht, freue ich mich auf den nächsten 6 Stunden Pay-Per-View. Von daher, ich habe gerade wirklich nichts zu meckern. Ja, eine Sache, die wir vergessen haben, es wurde gesagt im Kommentar, dass Samoa Joe sich beim Training verletzt hat. Hintergrund sind da, glaube ich, aber Dreharbeiten, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, also Samoa Joe scheint jetzt erstmal dann nicht mehr Teil der Shows zu sein und auch kein Teil des Titelgeschehens, weil der war ja eigentlich ursprünglich auch nochmal in diesem ganzen World-Title-Geschehen mit drin. Ja. Dann muss ich sogar sagen, Schande über mein Haupt, weil das ist mir beim Gucken sogar ein wenig untergegangen. Okay, nee, haben die Kommentatoren ganz attest, glaube ich, am Anfang gesagt. Okay, dann gut, dass wir hier noch zumindest einen Experten sitzen haben, der auch die Show so guckt, dass man solche Dinge auch erwähnen kann. Dann kommen wir gerade noch, und das muss ich auch noch kurz sagen, aus Zeitgründen heute, die hauptsächlich auch an mir liegen, wird das wahrscheinlich heute keine wahnsinnig lange Ausgabe der Elite Hour. Wir kommen aber trotzdem noch zu den Kommentaren, aber weil ihr bei YouTube wirklich so hart von in die Tasten gehauen habt, sodass da gefühlt 30 Pin-or-Kick-out-Fragen gelandet sind, werden wir jetzt noch einige durchgehen, wir werden aber definitiv nicht alle schaffen. Ich werde aber natürlich wieder alle markieren, die übrig geblieben sind. Falls wir noch welche jetzt in den letzten Wochen übrig hatten, ich habe zumindest in meinen Notizen alle als abgehakt markiert, deswegen ja, bitte, wenn wir irgendwas übersehen haben, könnt ihr gerne copy and paste in die Kommentare und wir werden noch drauf eingehen. Weil es aber in letzter Zeit auch wirklich so viel ist, kann es halt sein, dass uns ein bisschen was untergeht. Wir starten erstmal im Board. Da gab es noch einen Kommentar von Michi. Liebe Grüße an der Stelle. Der uns auch so ein bisschen darauf hingewiesen hat, dass wir seine Frage von vor 2 Wochen so ein bisschen, ja, ich würde mir zumindest sagen, falsch interpretiert haben. Nämlich ihm ging es dann eher darum, dass die meisten Wrestler, wie beispielsweise Darby Allin, halt dann in einer sehr, ich weiß nicht, ob Extremform das richtige Wort ist, aber halt wirklich alles in den Matches aus sich rausholen und sich fast selbst kaputt machen, sein Zitat. Selbst wenn es einfach nur ein Six-Man-Tag-Team-Match in einer Collision-Ausgabe ist, in denen es um nichts geht und dadurch, dass es ja auch kein Ranking-System oder so mehr gibt, ist das ja fast ein bisschen unnötig oder übertrieben, wenn ich ihn da jetzt diesmal hoffentlich richtig verstanden habe. Und dass es halt dann in manchen Fällen, wie beispielsweise in der Swerve- und Hangman-Storyline, ja wahnsinnig gut erklärt ist, warum man sich so bekriegt in Matches, in denen es halt beispielsweise um keinen Titel geht, aber dass halt in anderen Matches halt dann teilweise ein bisschen too much ist, wenn halt beispielsweise nach einem möglichen Six-Man-Tag-Team-Match ja auch ein viel wichtigeres Singles-Match in der nächsten Woche erst ansteht. Da würde ich ihm auch grundsätzlich zustimmen, dass wir, glaube ich, mit Darby Allin Kandidaten haben, wo das auch tatsächlich der Fall ist. Mir das aber so in der Form gar nicht bislang so wirklich negativ aufgefallen ist und ich das in meinem Kopf wahrscheinlich irgendwie unterbewusst als grundsätzlichen sportlichen Ehrgeiz abgestempelt habe, warum halt dann auch bei einem Collision Six-Man Tag Team Match halt dann alles rausgehauen wird, obwohl es gar nicht zwingend notwendig ist. Ja, kann das aber natürlich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man das an der Stelle anmerkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst und ob du zumindest den Gedankengang von meiner kurzen Erklärung zumindest jetzt gerade folgen konntest. Ich konnte dem folgen. Darby Allin ist natürlich auch ein Extrembeispiel, weil ich glaube, um sich interessant zu machen, der ist relativ klein, ist jetzt auch nicht so ein Luchador-Highflyer unbedingt, sondern der kommt mit sehr viel Dynamik, mit extremen Aktionen. Er ist halt so eine Wrestler gewordene Jackass-Figur, wenn man so will. Die Gefahr, die wir ja auch schon öfter besprochen haben, ich glaube gerade bei der Fehde zwischen Darby Allin und Jon Moxley, wohin soll das jetzt noch gehen? Und ich glaube, die Gefahr sehe ich auch als relativ realistisch an, deswegen bin ich auch kein Fan davon, wenn jemand da ist, der halt immer blutet, der immer, weiß ich nicht, sich durch Tische werfen lässt oder keine Ahnung, gut, Tisch ist jetzt kein so gutes, aber immer irgendwie Reißzwecken benutzt oder, das sollte halt, ne, wie du halt vorhin als gutes Beispiel hattest, Hangman Page gegen Swerve, irgendwie so die Endstufe einer Fehde sein, damit es halt was Besonderes bleibt. Ansonsten kann man sich halt auch so Deathmatch-Ligen angucken, wer da Spaß dran hat, das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Ja, ich glaube, die besonderen Aktionen sollten halt auch besonders bleiben. Und wenn man sie Woche für Woche zeigt und dann immer übertreffen muss, kann das auch irgendwann sehr gefährlich werden. Ich glaube, da sind wir uns bei Darby Allin aber auch alle einig. Also ich meine, das Thema hatten wir ja auch unabhängig der Frage schon häufiger. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es nicht falsch ist, in jedem Match irgendwie 100% zu geben und halt, ja, ich sag mal, wir reden hier trotzdem über, ne, eine Art von Kampfsport. Da würde man ja auch nicht sagen, ach ja, heute habe ich nur das dritte Match auf der Matchcard. gebe ich heute mal nur 80%, weil wenn der Gegner 100% gibt, verliere ich ja trotzdem. Also, ne, ich sag mal so, ein Match ernsthaft aussehen zu lassen, sollte ja trotzdem im Interesse aller Teilnehmenden sein. Unterschreibe ich auch so. Und vor allem, wenn wir halt da so ein bisschen noch auf die Fans blicken, wenn du dir halt eine Karte für eine Collision-Ausgabe kaufst, erwartest du natürlich auch, dass halt dann das auch in dieser Form bestmöglich geboten wird. Und wenn du halt dann so gesehen weißt als Fan, okay, ich bin hier gerade nur bei Collision, die geben hier alle nur 50% in den Matches. Ich glaube dann, ich meine, AEW hat eh schon ein gewisses Ticketverkaufproblem aktuell. Ich glaube, da musst du halt natürlich auch schauen, dass den Leuten vor Ort dann natürlich auch die bestmögliche Show geboten wird. Kommen wir noch zu YouTube. Da versuche ich chronologisch durchzugehen, weil manche von den Fragen jetzt auch schon 13 Tage alt sind und natürlich die noch als erstes beantwortet werden sollen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Womit wir bei José Jack Mourinho sind, der uns ja wirklich Woche für Woche mit Fragen versorgt. Ich habe gerade eben schon kurz angefangen, deswegen geht die erste Frage zuerst an dich. Okay. Pac wird ein ernsthafter Singles-Champion. Kick out. Möchtest du das noch elaborieren? Naja, der Typ ist so unregelmäßig da, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, warum er das so macht, aber bis sich das nicht ändert und er regelmäßig halt einen Platz an den Shows hat, kick out. Also das Beste für ihn war eigentlich damals die International Championship, die er dann halt auch mal bei, keine Ahnung, RevPro, ich weiß gar nicht, wo er damit unterwegs war, ich meine, er ist ja dann im UK ein bisschen rumgereist. Das war gefühlt sein unterhaltsamster Run. Ja, Verletzungen hier und da, blablabla. Aber er müsste halt wirklich einfach mal regelmäßig da sein, dann könnte ich es mir auch vorstellen, weil das Talent dafür hat er. Er ist am Mikrofon unterhaltsam mit seinem doch recht außergewöhnlichen Akzent oder Dialekt, den er da spricht, was auch immer. Ja, aber so wie er momentan eingesetzt wird und da ist absolutes Kickout. Gehe ich in der Form mit. Ich glaube, also World Champion wird, glaube ich, Pac nie mehr. Dafür ist er wahrscheinlich nicht vom Namen und so weiter groß und relevant genug. Falls er irgendwann wieder Vollzeit da ist, dann gibt es genug Mid-Card-Titel, wo er auch wirklich als ernsthafter Champion da sein wird. Aber das sehe ich zumindest in der näheren Zukunft aufgrund von den von dir genannten Gründen nicht. Nächste Frage. Toni Storm bleibt das Maß der Women's Division. Da bin ich auch irgendwo wieder dazwischen. Wenn ich mich gerade entscheiden muss, wäre ich eher bei Kick-Out, weil Toni Storm ja auch gerade mit Mina Shirakawa auch gerade relativ viel verliert. Ich glaube, sie bleibt weiterhin mit der größte Star. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn wir bald irgendwann Mercedes Moné zurückbekommen werden und Mercedes Moné sich den World Title holt und wir dann vielleicht für ein paar Monate vergessen, dass Toni Storm wahrscheinlich in der AEW-Geschichte die größte und relevanteste Frau bisher ist. Ich glaube aber nicht, dass diese Division so sehr auf eine Person ausgerichtet ist, dass Toni Storm wirklich das Maß aller Dinge bleibt. Ich glaube, wie gesagt, zu den Top-Frauen wird sie aber trotzdem gehören. Deswegen eigentlich bin ich irgendwo dazwischen, wenn ich mich entscheiden muss, bin ich eher bei Kick-Out. Ja, aus genau den gleichen Gründen würde ich genau das Gleiche sagen. Also ohne Mercedes Moné würde ich vielleicht sogar Pinfall sagen. Toni Storm hat ja auch einige Awards abgeräumt dieses Jahr. Da muss man natürlich sagen, die sind meistens, glaube ich, relativ fanvergeben oder ne, also Wrestling-Journalisten, wie auch immer. Muss jetzt jeder selber entscheiden, wie ernst er die nimmt, will ich glaube ich eigentlich damit sagen. Ja, sie ist sicherlich unter den Top 2, 3 Frauen absolut dabei, aber Mercedes Moné ist einfach der größere Star und sobald sie wieder da ist, ist das für mich der größere Name und da kann sich Toni Storm auf den Kopf stellen. Sie ist fantastisch darin, was sie macht mit ihrem Gimmick, aber ich glaube Mercedes Moné, ja, ist da immer noch irgendwie das Aushängeschild, was AEW hat. Gut, dann nächste Frage, die zuerst an dich geht. Mina Shirakawa wird als Einzelstar irgendwann over sein. Boah. Nee, kick out. Ich glaube nicht. Also mit Toni Storm ja, aber immer eher als Anhängerin und da sind wir einfach wieder bei Sprachbarriere. Also zumindest nicht bei AEW. In Japan, glaube ich, war sie ein richtig großer Name. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mal World Champion wird. Bei AEW halte ich nicht für ausgeschlossen. Sie ist unterhaltsam und auch beim Publikum beliebt genug. Es wird dann auch kein ewig langer Run. Aber ich glaube, allein der Sprachbarriere wegen würde ich Kick-Out sagen. Bin ich auch wieder bei dir. Also es ist natürlich ein bisschen die Frage, wie wir over definieren. Ich glaube, sie ist super im Ring. Sie hat eine super unterhaltsame Entrance-Musik. Sie ist jetzt schon so over. Also wenn man over, ja, definitiv. Aber halt wirklich an dem Punkt, wo gerade eine Toni Storm oder Mercedes Moné ist, glaube ich, sind wir uns einig, wird sie nicht kommen, auch hauptsächlich natürlich auch wegen Sprachbarriere. Ich glaube, für solche Leute, und das tut mir wahnsinnig leid, ist viel mehr wahrscheinlich nicht drin. Was die Caro Schieder geschafft hat als Person mit Sprachbarriere, glaube ich nicht, dass das jetzt in einem so starken Women's-Roster, wie wir es gerade haben, nochmal wiederholt wird. Und aus dem gleichen Grund, warum ich auch glaube, dass Kostuchka Okada niemals AEW World Champion wird, glaube ich auch nicht, dass Mina Shirakawa jemals halt dann wirklich als Einzelstar in der Form over sein wird. Nächste Frage. Kenny Omega gewinnt noch einen World Title bei AEW. Bin ich bei Pin? Ich glaube nicht, dass das jetzt passieren wird. Ich glaube nicht, dass es gegen MJF passieren wird. Aber ich glaube einfach, dass besonders, weil durch die Cody Rhodes WWE-Zeit aktuell schon wieder halb vergessen wurde, dass Cody Rhodes mal diese tragende Figur bei AEW war, ist wahrscheinlich Kenny Omega der AEW-Star, der das Ganze natürlich auch an der Seite von Jon Moxley und so weiter so groß gemacht hat, wie es dann noch wurde. Und für mich steht kein anderer so sehr viel für AEW wie Kenny Omega. Und ich glaube, wenn wirklich absehbar ist, dass der Mann dann seine Karriere irgendwann beenden wird, glaube ich, dass er noch einen Run bekommen wird. Dafür wäre, glaube ich, die eine Regentschaft zu wenig gewesen. Ganz klarer Pin. Tony Khan liebt Kenny Omega. Tony Khan buckt für sich selbst. Also wird Kenny Omega auf jeden Fall noch World Champion. Das ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer gewesen, als ich es beantwortet habe. Aber ja, ich glaube, da sind wir sehr einer Meinung. Noch die letzte Frage vom User José Jack Mourinho. Indie Guys dominieren 2026 den Main Roster. Das Main Roster. Was sind denn Indie Guys? Ja, also, darüber ja, bin ich auch schon Indies, gestolpert. Aber sobald es bei AEW sind, sind es ja keine Indie Guys mehr. Also wer im AEW Roster ist ein typischer Indie Guy? Also nee, 2026 weiß ich nicht. Ich glaube, die Namen, die dieses Jahr den Main-Roster dominieren werden, sind gerade im World-Title geschehen. Das sind MJF, je nachdem, wie die Dreharbeiten sind. Das werden vielleicht Leute, also hier Takeshita könnte ich mir vorstellen, Okada, Hangman Page, Swerve Strickland, Kenny Omega. Ja, das sind so sechs Namen, die mir jetzt einfallen würden, die die Main-Event-Szene um den World Championship dominieren werden. Vielleicht Moxley nochmal, glaube aber nicht dieses Jahr, dass er da jetzt nochmal in diese Sphären direkt vorstößt. Vielleicht ein Kyle Fletcher, vielleicht nochmal ganz klar herausstellen, wer für dich Indie-Stars sind oder Indie-Guys. Ein MJF war ein Indie-Guy. Wenn wir jetzt davon reden, ja. Der kam ja zumindest nicht von TNA oder WWE. So. Oder ja. New Japan. Der kam ja, glaube ich, wirklich von MLW oder sowas. Bin mir unsicher gerade. Also er war auf jeden Fall bei MLW. Er war auch natürlich, ja. Aber auch wenn du natürlich Indie-Guy bist, dann bist du natürlich viel unterwegs. Dann vielleicht ja. Also MJF ist ja jetzt schon drin. So, wenn das ein Indie-Guy ist, dann kann ich die Frage mit Pin beantworten. Aber ansonsten haben wir jetzt auch viele Leute halt zumindest eine New Japan-Vergangenheit. Ja, das ist für mich auch eine absolute Definitionfrage. Wenn wir Indie-Guy wirklich definieren, alles, was nicht von WWE gekommen ist, dann auf jeden Fall Pin, weil da haben wir eigentlich gerade ganz oben eigentlich nur Swerve, Samoa Joe ist gerade weg und Jon Moxley ist gerade anders beschäftigt. Ja. Und Hangman, genau. Kenny Omega, MJF und so waren halt nie bei WWE. Wenn wir bei Indie-Guy schon New Japan-Vergangenheit rausstreichen, dann kommt es halt drauf an, inwiefern MJF, also wie lange er den Titel halten wird. Deswegen, also meine erste gedankliche Definition war Leute ohne WWE-Vergangenheit oder beziehungsweise die nicht von WWE gekommen sind, da wäre ich bei Pin. Ja, klar. Je nachdem, aber die sind wie wir es definieren. Drin. Ja, genau. Je nachdem, wie wir es anders definieren, bin ich vielleicht bei Kickout, aber das müsste vielleicht nochmal konkretisiert werden. Kommen wir zu zwei Fragen von LPL oder LPL. Spiegelt Wrestling die Gesellschaft wieder oder ist es ihr Vorläufer? Ich glaube, die Frage geht zuerst an mich. Bei einer Entweder-Oder-Frage ist es immer schwer, Pin oder Kickout zu sagen. Deswegen, also ihr Vorläufer, nein. Dafür ist Wrestling nicht groß genug, um ein Vorläufer für eine gesamtgesellschaftliche Bewegung zu sein. Spiegelt Wrestling die Gesellschaft wieder? Ja. Hat es zumindest in der meisten Zeit der vergangenen Jahrzehnte. Sei es die Attitude Era, die halt sehr diesen Punk-Lifestyle von damals wieder gespiegelt hat. Ich glaube, man sieht das ja auch ganz gut, dass ganz viele Gimmicks ja auch immer darauf gefußt sind, was einfach gerade passiert. Sei es jetzt eine neueste Sache, die du wahrscheinlich nie mitbekommen hast, dass ein Javon Evans diesen 6-7-Quatsch bei WWE umsetzt. Also ich glaube, die meisten Sachen, die in der Gesellschaft passieren... War das nicht Carmelo Hayes? Ich dachte, das wäre Javon Evans. Naja, wir sind kein WWE-Podcast. Ich habe da nur ein Meme gesehen, ich hätte schwören können, das wäre Carmelo Hayes, aber gut. Dann hast auch vielleicht du recht. Also ich glaube, ganz viele gesellschaftliche Tendenzen, sowohl in so kleinen Trends, als auch in größeren Sachen kommen da halt dann auch irgendwann an. Bei AEW kann man das vielleicht ein bisschen mehr in Klammern setzen, weil hier noch ein größerer Fokus auf Pro Wrestling liegt. Trotzdem würde ich dem Ganzen immer noch hier zustimmen. Ich glaube, bei WWE hast du mehr den Fall, dass beispielsweise auch dieses Ding heutzutage von, man guckt sich eine Show an, aber es ist die Hälfte der Zeit am Handy und deswegen verpasst man viel, deswegen darf nicht zu viel Wichtiges passieren. Mhm. Ich glaube, das ist bei WWE mehr der Fall als bei AEW. Ich glaube, da sprechen auch vor allem der Aufbau der Pay-Per-Views eine ganz deutliche Sprache. Aber ich bleibe dabei, dass Wrestling immer die Gesellschaft in irgendeiner Form widerspiegelt und ganz viele Nuancen davon auch in der Wrestling-Show dann stattfinden. Boah, ich tue mich schwer mit der Frage. Weil ich glaube, in den Shows bin ich mir da unsicher. Also, ich meine, wir können jetzt darüber reden, was macht unsere Gesellschaft heutzutage aus? So, und da kommen wir ganz schnell in einen politischen Podcast, wo ich glaube, dass das hier also nicht zwischen uns, aber vielleicht mit den Zuhörenden zu Streitgesprächen führen kann. Aber ich glaube, im Hintergrund sind es natürlich irgendwo Unternehmen. Und gerade bei WWE sieht man es ja sehr gut, beispielsweise, dass halt der Kapitalismus, der ja doch ja eine sehr große Rolle in unserer Welt spielt, sage ich mal, auch bei WWE eine ausgedrückt. Ja, ich will jetzt, wie gesagt, ich will hier überhaupt, ne, also ich habe meine politischen Positionen, aber die will ich jetzt gerade ungern einbringen, weil so einen Podcast machen wir ja gerade nicht. Aber WWE ist halt auch sehr kapitalistisch so, ne? Also ob es jetzt die Saudi-Shows sind, weiß ich nicht, das Gutstellen mit den Leuten aus der Trump-Regierung, das Anbietern da. Wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht groß mit anfangen, aber das sind ja Sachen so, um die eigene Position vielleicht auch zu verbessern, gibt man sich mit Leuten ab, um die man, ich sag mal, im normalen Leben vielleicht eher einen großen Bogen machen würde. So, aber alles für Macht und Geld und das spiegelt sich natürlich auch in Ligen wieder, mal mehr, mal weniger, die halt irgendwo Wirtschaftsunternehmen sind. Ja, und in den Shows weiß ich nicht. So WWE, wie du halt gesagt, Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, es war eine Aussage auch von irgendeinem Content Chief Officer, was weiß ich, wie die Bezeichnung da ist, der sagt, ja, 3 Stunden PLEs machen wir auch, weil die Leute halt gar nicht länger aufpassen können. So, ne? Also heute hat sich das alles verringert mit der Aufmerksamkeitsspanne. So dementsprechend machen wir nur noch 3-stündige Premium-Live-Events. Ich meine, früher WrestleMania ging auch gefühlt von 20 Uhr abends bis 6 Uhr nachts, also übertrieben gesprochen, aber da war es ja einfach durch, wenn du dir die Shows angeguckt hast. Heute hast du halt 2-, 3- oder 4-stündige Shows, so. Das ist ja auch das Maximum, was WWE macht. Das ist bei AEW noch ein bisschen anders. Ich glaube, da steht einfach Wrestling mehr im Vordergrund. Da würde ich da mehr Abstriche ziehen, aber ich glaube, wenn man, ja, so WWE guckt schon, dass sie da am Zahn der Zeit sind irgendwo. In den Shows, wie gesagt, bin ich mir unsicher. Ja, so ein richtiges Kapitalisten-Gimmick zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, dass es das gibt oder. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch noch keinen da irgendwie Mexikaner abschieben sehen in einer WWE-Show oder so. Also ob man da unbedingt bei den gesellschaftlichen Strukturen ist, würde ich jetzt eher, sehe ich nicht unbedingt so. Sepp Colter lässt grüßen. Der wollte die Mexikaner abschieben in WWE-Shows, aber das ist halt schon 15 Jahre her. Also sind sie doch der Vorläufer. Ich glaube, wir könnten ja so ein gesellschaftspolitisches Ding gerade draus machen. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber tut mir leid. Aber ja, das war jetzt mein Take dazu. Mhm. Ja, aber ich glaube, da sind wir uns ja zumindest grob einig. Der User hat aber noch eine zweite Frage. Auch etwas, worüber wir letzte Woche schon teilweise gesprochen haben. Ring of Honor gleich Karriere-Step oder Sackgasse? Also bedeutet ein Ring of Honor-Titel automatisch, dass man in den großen Shows, also bei AEW oder WWE, nur als Mid-Kader bleibt? Ich glaube, die Frage geht zuerst an dich. Ja, es kommt halt drauf an. Für die Honor Pro Wrestling war es jetzt keine Stufe. Adam Priest ist über Ring of Honor jetzt zumindest, glaube ich, jetzt auch bei Collision an irgendein Match gekommen, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Oder irgendwo habe ich gesehen, dass Adam Priest jetzt auf jeden Fall angekündigt war. Ich habe jetzt leider die Matchcards schon wieder zugemacht. Vielleicht finde ich es ja gerade nochmal schnell. Naja, finde ich natürlich gerade nicht, aber irgendwas meine ich, hätte ich da gelesen. So, ich glaube, wenn du aus den Indies kommst und dich da ein bisschen durchsetzen kannst, und natürlich kann das ein Stepping Stone sein. Es ist natürlich auch, ja, wenn sie da Leute für die Breite holen und die rutschen dann zu Ring of Honor ab. Ja, wie gesagt, für Deonna Purrazzo, das ist ja diese Folge so gefühlt unser Paradebeispiel, war sicherlich nicht der nächste Karriereschritt. Ja, definitiv. Also, es ist wahrscheinlich schwer zu bewerten. Also, dass man sagt, automatisch Sackgasse, nein. Weil dafür war Samoa Joe vor 2, 3 Jahren auch noch, ich glaube, Ring of Honor Pure Champion, und der wurde danach jetzt zweifacher AEW World Champion. Ich glaube, ein Athena hat davon profitiert. Ich glaube, wir finden noch viele andere Namen, denen das auch grundsätzlich gut getan hat. Und ich glaube, auch viele Indie-Guys sind froh, wenn sie bei Ring of Honor einen Arbeitgeber gefunden haben, wo sie Woche Ja. für Woche eingesetzt werden und ein einigermaßen sicheres Gehalt haben. Deswegen, ich finde es zu schwierig, das nur auf diesen Aspekt zu beziehen. Ich glaube, vielen kann es helfen, sich da zu entwickeln. Manche kommen da vielleicht in eine Sackgasse, aber die werden dann tendenziell vielleicht auch generell eher auf einem Weg nach unten schon gewesen sein. Von daher, ich meine, das ist wieder eine Entweder-Oder-Frage, deswegen ist es jetzt schwer, Pin oder Kickout zu sagen, aber ich glaube, das ist zu individuell auf die Leute Ja. bezogen, um das zu bewerten. Dazu hatte aber auch noch der User Serpentin de Ultra Lux, keine Ahnung, wenn ich den Namen richtig oder falsch ausgesprochen habe, hat dazu auch noch was geschrieben, das halt dann auch nicht unbedingt heißen muss, nur weil das man Ring of Honor Titel hält, dass man nicht in der Midcard feststeckt. Hat auch Athena oder Bandido als Beispiele genannt. Da, wie gesagt, darüber hatten wir vor 2 Wochen ja auch schon Ja, da gesprochen. hatte ich, glaube ich, gesagt, wenn du mit Ring of Honor Titel rauskommst, gibt dir das in der AEW Show keinen Mehrwert. Das war ja mein Take vor 2 Wochen. Ja. Da würde ich auch zustimmen, aber ich würde ja auch trotzdem jetzt dem User natürlich auch zustimmen. Das heißt ja nicht, dass man dadurch deswegen in der Midcard hängen bleibt. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, der Titel tut dir in dem Moment nicht zwingend immer gut. Es heißt aber auch langfristig absolut nichts Negatives, Nö. weil du trotzdem natürlich noch als Wrestler oder Wrestlerin langfristig überzeugen kannst. Ich glaube, hoffentlich haben wir das jetzt in dem Fall jetzt differenziert genug ausgedrückt, dass das hoffentlich keine Unklarheiten zur Folge hat. Professor Kurumaru stellt die Frage: Wer glaubt ihr oder was glaubt ihr, kontrolliert Wrestling wirklich? Fans, Booker oder Algorithmen? Ich bin dran, glaube ich, ne? Ich Ja. hoffe. Boah, das ist wieder eine Frage, da können wir 2 Stunden drüber reden. Um es auf eine möglichst unzufriedenstellende Antwort runterzubrechen, am Ende alles. Natürlich, am Ende kontrolliert der Booker, weil der Booker am Ende entscheidet, wer das Match gewinnt. Du bist aber ein wahnsinnig schlechter Booker, wenn du nicht darauf hörst, was die Fans dir irgendwie an Rückmeldung geben oder natürlich auch heutzutage, was die Algorithmen im Netz an Rückmeldung geben. Wenn das komplette Internet darauf steil geht, dass Wrestler XY unfassbar beliebt gerade ist, aber du als Booker der Meinung bist, dass du ihn möglichst in die Undercard packen solltest oder vielleicht gar nicht erst auf die Show bringst, dann bist du halt am Ende kein guter Booker, weil irgendwie musst du natürlich darauf hören, was die Fans dann auch sagen. Der Booker wird aber auch nicht immer darauf hören, was die Fans sagen. Das heißt, am Ende, wenn wir wirklich bei der Frage bleiben, wer kontrolliert Wrestling wirklich? Der Booker, weil der entscheidet am Ende, wer gewinnt. Ich glaube, ich habe aber auch genug gerade schon dazu gesagt, dass der das halt natürlich auch nicht allein in seinem eigenen Kopf entscheiden wird. Ja, klar, es gibt verschiedene Philosophien. Wie du gesagt hast, am Ende ist es der Booker. Vince McMahon kann sagen, der hat Scheiß drauf gegeben, was irgendwer gesagt hat. So, dementsprechend konfus war ja auch das WWE-Programm in seinen letzten Jahren. Ich glaube, Tony Khan ist inzwischen auch jemand, der sehr viel von seinen Ideen durchbringt, aber beispielsweise Mina Shirakawa kam irgendwann mit einer anderen Entrance-Musik rein. Dann gab es eine große Entrüstung der Fans in den sozialen Medien und als sie ihr Match gewonnen hat, hatte sie schon wieder die alte. Von daher, ja, wird da sicherlich auch auf Fans gehört. Ich glaube, die ganze Bryan Danielson-Bewegung damals, als Daniel Bryan bei WWE, ist ja auch auf Fanreaktionen zurückgegangen, so ein Stück weit. Ich glaube, der Titelgewinn von The Acclaimed damals ist auf Fanreaktionen zurückgegangen. Also, die Fans haben sicherlich einen Einfluss. Ich meine, ich glaube, dass man als Booker manchmal auch einfach überrascht ist, was funktioniert, bin ich mir auch relativ sicher. Ich glaube, bei der WXW gab es auch so ein Beispiel für die Leute, die vielleicht auch in Deutschland ein bisschen bewandert sind. Ich glaube, dass man mit Levaniel damals als Prinz der Sterne, der ja die Liebe dann irgendwie verkörpert hat, eigentlich ganz andere Pläne hatte, der aber krass als Babyface dann auf einmal over war, wo man nicht unbedingt mitgerechnet hatte. Ja, und dann musst du halt ein bisschen mit dem Flow gehen. Ich glaube, gerade bei den krasseren Ausschwingungen der Fanreaktion wird reagiert, aber ansonsten machen die Booker meist ihr Ding. Ja. Okay, dann würde ich, wie gesagt, aus Zeitgründen schon zu der letzten Frage für heute kommen. Alright, ich bin bereit. Wir haben danach immer noch, wenn ich jetzt mich gerade nicht verzählt habe, immer noch 19 Fragen danach übrig. Also, wie gesagt, die habe ich mir hier markiert, dass wir die heute nicht mehr schaffen würden. Das tut mir sehr leid, aber das ist einfach zu viel heute. Die letzte Frage, chronologisch gestellt von dem User Kohlensäure Wellsprings. Wird KI künftig Matches, Storylines oder Pushes mitentscheiden? Da hatte ja Triple H erwähnt, dass sie mehr KI einsetzen wollen. Also, da kommt es auch wieder auf den Booker an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass KI damit, also die wird ja, also weiß nicht, die wird ja inzwischen für alles benutzt, ne? Also gut, in Hollywood gab es da Streiks, aber also es gibt Drehbücher, es gibt sicherlich inzwischen Bücher, es gibt ganze Abhandlungen, es gibt Artikel in Zeitungen und so weiter, die ja wirklich von KI einfach geschrieben werden. Also warum sollte das ausgerechnet bei einer Wrestling-Story einen Stopp machen? Wie gesagt, es wird nicht jede Liga sein, aber es wird jetzt schon Ligen geben, wo die KI mit mindestens mitschreibt. Ja, bin ich auch definitiv bei Pin. Also auch gerade schon manche Sachen, die du angesprochen hast, sei es bei Drehbüchern und so weiter. Es gab ja auch schon in der, ich nenne es jetzt mal Literaturbubble, teilweise Aufschrei, weil halt dann auch schon Charaktere für Bücher von der KI geschrieben wurden. Oder es gibt ja auch unfassbar viel Musik, auch auf den großen Streaming-Plattformen, die ja rein KI erstellt sind. Und ich würde mal weiterhin vorsichtig behaupten oder vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll behaupten, dass die ganz großen Main-Storylines, die dir am Ende deine Pay-Per-Views Main-Eventen, dass die immer noch hauptsächlich von den vom Creative-Team geschrieben wird. Aber wie du schon gesagt hast, warum sollte es vor Wrestling nicht, oder warum sollte es vor Wrestling Halt machen? Ich glaube, wenn es darum geht, ey, wie kriegen wir noch die letzte halbe Stunde Collision gefüllt, fragen wir mal kurz ChatGPT, der soll uns irgendwie noch gucken, wir haben das im Roster, was kriegen wir noch irgendwie Feines zusammengebaut. Garantiert. Also warum sollte das nicht der Fall sein? Vielleicht bei WWE noch mehr als bei AEW, weil WWE generell ja viel mehr noch auf geskriptete Matches, eng geskriptete Promos und so Wert legt, dass die vielleicht dann halt auch von der KI formuliert werden und bei AEW noch mehr ja wirklich die Wrestlerinnen und Wrestler sich selbst entscheiden dürfen oder sich selbst mit einbringen dürfen. Aber ja, wenn die Frage so formuliert ist, mit wird KI künftig Matches, Storylines oder Pushes mitentscheiden, definitiv. Also es wäre blauäugig zu sagen. Wird jetzt schon der Fall sein, kann ich garantieren. Es wird Promotions geben auf dieser Welt oder zumindest die eine oder andere Storyline, wo das jetzt schon der Fall ist. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall. Und es wird nicht weniger. Ich glaube, wir können auch langen und breiten KI-Talk hier noch führen, aber ich glaube, dafür gibt es sinnvollere Podcasts und Experten, die das machen können. Es wird schon da sein, es wird nur noch mehr werden. Ich habe nur die Hoffnung, dass es vielleicht bei den ganz großen Storylines vielleicht nicht allzu präsent ist, weil ich da vielleicht auch immer noch die Hoffnung habe, dass das, was ein Mensch sich ausdenkt, vielleicht dann doch noch im Idealfall besser ist, als das, was sich ein Programm ausdenkt. Gut, damit... Aber wir haben jetzt, ich glaube, eine Stunde 15 plus minus haben wir gefüllt. Das ist für unsere Verhältnisse ja fast schon eine Kurzausgabe. Wie gesagt, die anderen Fragen sind notiert. In der kommenden Woche kann ich jetzt gerade noch nicht versprechen, dass wir wieder eine Elite Hour auch aufnehmen werden. Die letzten zwei Wochen haben aber auch, glaube ich, gezeigt, dass es vielleicht ganz gut war, dass wir letzte Woche vielleicht keine separate Ausgabe gebracht haben, weil einfach nicht in jeder Dynamite-Ausgabe genug passiert, dass wir hier lang und breit reden können und dann führt das irgendwann dazu, dass wir hier gefühlt nur eine Pin-or-Kick-out, meine Güte, Ausgabe aufnehmen werden. Und ich glaube, wir bleiben am liebsten natürlich immer noch bei unserem Kerngeschäft, nämlich das, was bei AEW passiert. Dementsprechend wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß mit der Dynamite-Ausgabe, mit der Collision-Ausgabe, die jetzt vielleicht für euch auch schon in der Vergangenheit liegt. Aber wir werden alles Wichtige auf jeden Fall, sei es in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche, für euch aufbereiten und besprechen. Ich bedanke mich natürlich auch bei David, dass er mir an seinem Samstagvormittag die Zeit geschenkt hat, dass wir hier gemeinsam auch drüber sprechen können. Und am allermeisten bedanke ich mich natürlich bei allen, die bis an dieser Stelle noch zugehört haben. Das letzte Wort überlasse ich David und tschüss. Ja, ich habe tatsächlich rausgefunden, also Adam Priest, heute für euch gestern oder wann auch immer ihr das hört, bei der letzten Collision-Ausgabe auf jeden Fall, in einem Titelmatch um die International Championship gegen Kazuchika Okada. Da kann man sagen, für den war Ring of Honor auf jeden Fall ein Stepping Stone, um diese Frage dann auch noch endgültig beantwortet zu haben. Ansonsten schließe ich mit Stefan an. Vielen Dank an alle, die bis hierhin dabei waren. Bis in die nächste und oder übernächste Woche. Bis dahin, macht's gut.